Bitteschön. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo, ich heiße Furkan Baran, bin auf dieser Station als Entschuldigung, wie heißen Sie bitte? Furkan Baran. Bukambar, was ist das für ein komischer Name? Tut mir leid, ich verstehe das nicht. Woher Ja, kommt? das ist keine wichtige Thema. Also wir sind hier als professionell Arzt gearbeitet, deswegen Ihren Namen leider nicht ganz verstanden. Furkan Baran ist mein Baran, Name. Baran, Baran. Baran, ja, genau. Dr. Baran. Okay, bitteschön. Und ich bin auf dieser Station als diensthabender Sind Arzt Sie tätig. schon lange hier in Deutschland? Wo kommen Sie her, Herr Doktor? Ja, bitte, ich brauche keine Unterbrechung. Lassen Sie uns als Erste diese Aufnahme, dieses Gespräch Ja, zu Moment, Ende führen. Dann Herr Doktor, werde ich Sie mir Ihre nicht alle zu. Fragen beantworten. Ich glaube, ich Machen Sie gebe sich keine Sorge. gar nicht zu, Herr Doktor. Tut mir leid. Wenn ich als Patient hier bei Ihnen bin, dann müssen Sie mir zuhören, Herr Doktor. Sie können mich doch nicht unterbrechen. Dann möchte ich einen anderen Arzt sprechen, bitte. Ja. Leider nur bin ich hier als diensthabender Arzt tätig. Wir haben keinen anderen Arzt. Wenn Sie Oh andere je. Arzt möchten, sollten Sie andere Kranken zu andere Krankenhaus. Ich Sie bitten, dass Sie mir auch zuhören, Herr Doktor, wenn ich hier zu Ja. Ihnen spreche. Und bitte unterbrechen Sie mich nicht. Ich höre Sie so. Bitte. Dankeschön. So, Herr Dr. Baran, bitte. Ich würde gern diese Aufnahmegespräch mit Ihnen durchführen. Ja. Wie heißen Sie? Mein Name ist Silvia. Und Nachname, Ihre Nachname? Mein Nachname ist Geißler. Geißler. Können Sie Ihre Vorname und Nachname buchstabieren? Also Silvia, wie man es ausspricht, Siegfried Y, Ludwig Vogel V, Ida Anton und Geißler, Gustav Emil Ida, Doppel S, Ludwig Emil Richard. Okay. Frau Geißler, wie alt sind Sie? Ich bin 42 Jahre alt. Wann wurden Sie geboren? Am 28.08.1982. Nee, 84. 84, okay. Und wie viel wiegen Sie? Ungefähr 65 Kilo. Und wie groß sind Sie, Frau Geißler? 1,63 Meter. 63, okay. Und haben Sie einen Hausarzt oder Hausärztin? Ja, natürlich. Das ist der Dr. Frank in Hützenhausen. Ja, ich kenne ihn. Er ist sehr guter Arzt. Sehr gut. Ja, das ist er in der Tat, das stimmt. Okay. Er Frau. ist leider in Urlaub, deswegen muss ich jetzt hierher kommen, sonst wäre ich zu ihm gegangen. Okay, ich verstehe Sie. Was hat Sie zu uns geführt, Frau Geißler? Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Dr. Baran, so war doch Ihr Name, ne? Baran. Ja, genau. Herr Baran. Ich habe seit circa 2 Tagen zunehmende Unterbauchschmerzen. Das ist immer schlimmer geworden. Okay. Seit 2 Tagen haben Sie diese Ja, Schmerzen, oder? das wird immer schlimmer, sonst wäre ich nicht gekommen. Können Sie diese Schmerzen genau beschreiben? Also eine stechende, pochende oder krampfartige Schmerzen? Was können Das Sie hat darüber sagen? sehr langsam angefangen. Ich dachte, das ist jetzt nichts Spezielles, aber es ist innerhalb von, seit gestern hat es sehr, sehr stark zugenommen. Es ist ja mal sehr stark, krampfartig, mal dumpf und dann strahlt es auch so ein bisschen in die Leiste aus. Genau, und die Schmerzen sind sehr stark, ja. Und ich habe auch schon Okay. Ich habe Schmerztablette genommen, aber das hat mir nicht geholfen. Was haben Sie eingenommen? Welche Tablette? Ich mag nicht so viel Tabletten, deswegen ich habe gestern Abend eine Paracetamol genommen. Aber das hat Ihnen nicht geholfen, oder? Kaum, kaum. Mehr wollte ich jetzt nicht nehmen und deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 leichte Schmerzen und 10 unerträgliche Schmerzen sind? Was können Sie sagen? Heute Abend würde ich sagen, so zwischen 6 und 8. 6 und 8. Ja. Okay. Und Sie haben schon gesagt, diese Schmerzen strahlen in die Leiste aus, oder? Sehr diffus, ich kann es nicht genau zuordnen. Also ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen eher im Unterbauch, in der Mitte, um die Blase herum irgendwo ist. Aber Sie können mich ja nachher mal angucken. Ich denke, dass es auch in die rechte Leiste etwas aus. Befinden sich in Mitte, oder? In der Mitte. Ich habe das Gefühl, dass es mehr in der Mitte ist, ja. Okay. Und gibt es etwas, haben Sie einen Auslöser bemerkt? Also. Nein, das war alles in Ordnung. Ich weiß es nicht. Also das kam ganz plötzlich. Ich kann es nicht sagen. Ich war jetzt nicht verreist oder ich habe jetzt nichts Besonderes Sie gegessen. haben, Sie haben gesagt, dass diese Schmerzen langsam begonnen haben, aber plötzlich begonnen, sagten Sie nun. Also mit plötzlich meine ich, es gab keinen Auslöser. Ja, das hat einfach so. Okay, ja, ich verstehe. Und gibt es etwas, was diese Schmerzen verstärkt oder lindert? Nee, kann ich nicht sagen. Also das ist mal mehr, mal weniger. Aber heute ist es kaum auszuhalten. Hatten Sie solche Beschwerden schon einmal, Nein, oder? nein, so stark nicht. Ich habe immer wieder mal ein bisschen Bauchschmerzen, da habe ich mal Durchfall gehabt oder ein bisschen Blähung. Aber das ist jetzt echt, das ist was anderes. Ja, nun haben Sie schon Blähungen und Durchfall. Durchfall habe ich jetzt nicht, aber ich habe das Gefühl, ich habe viel Luft im Bauch, ja. Okay. Okay. Und haben Sie sonst noch etwas bemerkt, oder? Nein, das sind wie gesagt die Schmerzen. Sie haben, Sie fühlen sich in Ihrer Bauch Überblähungen also und Sie leiden unter Durchfall, wenn ich Sie richtig verstanden habe, oder? Kein Durchfall. Kein Durchfall. War früher mal immer wieder, wenn ich Bauchschmerzen hatte. Jetzt habe ich keinen Durchfall. Okay. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, ja, es ist so ein bisschen komisch vielleicht, aber ansonsten nicht. Leichtes Ziehen, aber Schmerzen habe ich keine beim Wasserlassen. Keine Probleme beim Wasserlassen. Okay. Und wie verhalten sich diese Schmerzen, wenn Sie sitzen oder wenn Sie stehen oder wenn Sie laufen? Kann ich nicht sagen. Also es gibt jetzt keine Situation, wo es besser wird. Es ist einfach da. Also wenn ich sitze, habe ich das Gefühl, es wird noch schlimmer. Haben Sie Fieber, Frau Geißler? Bisher noch nicht, aber ich habe es auch nicht gemessen, weiß ich nicht. Haben diese Schmerzen sich verlagert oder Nee, das ist immer im Unterbauch verlagert, das ist nicht. im Unterbauch? Und als letztes, wann haben Sie zum Toilette gegangen, um für Stuhlgang oder Das war gestern Abend. gestern Abend? Gibt es ein Problem oder gab Da es war ein jetzt, okay. Da war jetzt nichts Auffälliges, nein. Problem? Haben Sie ein Blut bemerkt in Ihrer Stuhl vielleicht? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Okay. Und wie ist Ihr Appetit, Frau Geißler? Ja, seit 2 Tagen weniger als ich habe auch heute kaum gegessen. Ich habe keinen Appetit. Warum haben Sie keinen Appetit? Wissen Sie? Weiß nicht, vielleicht wegen den Wegen Schmerzen. dieser Schmerzen vielleicht? Ja, keine Ahnung. Das müssen Sie mir sagen, Herr Doktor. Okay. Und haben Sie in der letzter Zeit ab oder zu genommen? Nein. Und wie ist Ihr Schlaf? Das ist in Ordnung. Ja, jetzt seit 2 Tagen mit den Schmerzen werde ich auch in der Nacht ab und zu mal wach. Das stimmt. Wegen den Schmerzen. Aber ansonsten ist er bisher immer normal gewesen. Und müssen Sie in der Nacht zur Toilette gehen, um Nein, was nein. lassen? Also Schmerzen. schwitzen Sie in der Nacht? Nein. Okay. Sind Ihnen saures Aufstoßen? Ist Ihnen saures Aufstoßen aufgefallen? Nein, nein, das habe ich nicht. Okay. Und ist Ihnen schwindelig oder ist Ihnen übel? Nein, nein, das habe ich nicht. Und Sie haben keine Probleme beim Wasserlassen, oder? Ich wollte mich nur bestätigen. Nein, nein. Und haben Sie Probleme beim Geschlechtsverkehr? Nein, nein, nein, nein. Ich wohne im Moment allein, ich habe keinen Partner, also das Problem habe ich nicht. Okay. Frau Geisler, leiden Sie an irgendwelchen chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen? Nein, bisher habe ich nichts, nein. Ich nehme auch keine chronischen Medikamente ein. Okay. Und wurden Sie schon einmal operiert oder stationär behandelt? Nein, bisher noch nicht, nein. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein, Nein. außerhalb dieser Paracetamol oder keine Nee, Medikamente? regelmäßig habe ich nicht. Okay. Und haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Also Allergien habe ich jetzt nicht, aber im Frühjahr sind einige Pollen, wo ich ein bisschen allergisch reagiere, aber ansonsten nichts. Wie haben Sie sich damals aussehen? Also Prognosis? Was meinen Sie, was äußern? Wie reagieren Sie sich, wenn Sie eine Pollenallergie haben? Ach so, ja, mir läuft die Nase ein bisschen und ich kriege etwas Tränen in den Augen. Und dann nehme ich Cetirizin und dann hilft das ganz gut. Okay. Und rauchen Sie, Frau Geisler? Auch nicht. Trinken Sie Alkohol? Oh, Alkohol, sehr selten, ab und zu, aber ansonsten nicht. Was trinken Sie und im welcher Zeitraum? Ich, ja, wenn ich mal unterwegs bin oder auch fest, dann trinke ich mal einen Wein oder so, aber mehr nicht. Ein Glas oder? Ja, ganz wenig, ein Glas. Okay. Sehr gut. Und Frau Geisler, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Also haben Sie schon einmal Drogen probiert oder konsumieren Sie Drogen? Als Studentin habe ich mal ein bisschen was probiert, aber das war jetzt nur aus Spaß. Aber ich nehme normalerweise keine Drogen. Nein. Was haben Sie damals probiert? Och, was waren das? Ecstasy, Marihuana. Das war. Okay. Ja, das war eine sehr gute Entscheidung, also mit den Drogen aufzuhören. Und treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich gehe regelmäßig Sport. Ich mache Fitness, ich mache Yoga und ich spiele Volleyball. Whatever, okay. Nein, Und Sie haben keinen Partner, das Sie im haben Moment nicht. Nein. angesagt. Okay. Und bekommen Sie Ihre Monatsblutung regelmäßig, oder? Ja, da gibt es keine Probleme bisher. Okay, haben Sie Kinder? Frage Nein. ist da. Nein. Was machen Sie als für Beruf? Ich bin Geschäftsführerin einer kleinen Firma. Und haben Sie viel Stress bei der Arbeit? Ja, das ist manchmal schon sehr schlimm, aber im Moment geht es eigentlich. Aktuell ist es nicht so schlimm. Okay. Und leben Ihre Eltern noch, Frau Geisler? Ja, die sind gesund. Denen geht's gut. Sehr gut. Und leiden Ihre Eltern an irgendwelchen chronischen Erkrankungen? Oh je, also soweit Ja. ich weiß nicht. Also die sind relativ fit. Mhm. Soweit ich weiß, haben die nichts. Glücklicherweise bisher noch nichts. Nein. Okay, sehr gut. Und haben Sie Geschwister? Ich habe nur noch einen Bruder. Ein Bruder. Und ist Ihr Bruder gesund? Der hat, glaube ich, einen hohen Blutdruck ein bisschen, aber der Arzt ist beim Arzt, aber ich weiß nicht, ob er Medikamente nimmt. Okay. Okay, sehr gut. Und Frau Geister, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie seit 2 Tagen zunehmende Unterbauchschmerzen mit Ausstrahlung in die Leiste. Und diese Schmerzen haben Sie von der Schmerzskala 6 bis 8 von 10 eingeschätzt. Und Sie klagen über nur Überblähungen, oder? Ja, also ich habe das Gefühl, da ist viel Luft drin, ja. Und Sie haben keine Probleme beim Wasserlassen und mit dem Stuhlgang. Okay. Okay. Wir sind am Ende dieses Gesprächs. Ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen, dann Ihnen Blut abnehmen. Wir sollen als erstes sollen wir eine Bauch Ultraschall durchführen, dann vielleicht sollen wir eine Röntgen durchführen. Ich werde mit meinem Oberarzt über Ihren Fall sprechen, dann werde ich Sie gleichzeitig informieren. Okay, ja, vielen Dank. Machen Sie das alles heute noch, oder? Ja, alles wird heute geschehen. Also möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie eine Frage? Vielen Dank. Also ich wäre froh, wenn Sie mir sagen, was es ist. Es macht mir so langsam ein bisschen Sorgen, Kopfschmerzen, also Kopfzerbrechen. Kopf-Celebration, was meinen Sie? Es macht mir Gedanken. Ich möchte Ah. wissen. So langsam bekomme ich Angst. Okay. Machen Sie sich keine Sorge, bitte. Sie sind im Krankenhaus nun. Also, das war eine sehr gute Entscheidung. Also, Sie haben erste Schritt sehr gut gemacht. Wir werden alles schnell machen. Machen Sie sich keine Sorge. Oh, das wäre sehr schön. Vielen Dank. Ja, bitte sehr. Hier gibt es Okay. eine Liege. Legen Sie sich auf die Liege, bitte. Okay, jetzt die Untersuchungsergebnisse. Starke Druckschmerzen, rechter Unterbauch, links Loslassschmerz, Labor CRP von 160, ansonsten 560. 160. Ah, 160, okay. Leukozyten, Blutbild, alles in Ordnung. Nierenwerte, Leberwerte auch in Ordnung. Schilddrüsenwerte auch. Im Ultraschall viel Luft. Ansonsten alles unauffällig, sieht man nichts. Kein Nierenaufstau, keine Gallenblasensteine. Und ja, das war's. Okay. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Aber erste etwas sagen hocam. Bitte schön. Furkan, hier ist nicht Türkei. Als können wir unsere Patienten nicht wie als Chef oder Patron behandeln. Wir müssen unsere Patienten eine freundlich und klare Erklärung geben. Sie sind nicht in der einzige als in Deutschland und der Patient hat in Deutschland das Recht, einen Arzt zu wählen. Deswegen alle im Krankenhaus, wenn die Patienten nicht ausmacht, andere Arzt suchen muss. Wenn sie diese am Anfang sprechen kann, dann tschüss. Okay. Das ist nicht gut Reaktion. Bitte wieder. Also ich habe es einmal gehört, aber ich konnte nicht ganz verstehen, also. Ich soll diese Patienten verlassen, oder? Das heißt Patient. Deswegen sehr höflich behandeln müssen. Diese Reaktion ist nicht gut. Okay. Ja, was soll ich machen? Können Sie ein Beispiel geben? Ömer Hocam, das Ich Geschichte. Das Ich können habe wir. Ja. Was gehört dafür. Wir können sagen, ja, Sie können Ihren Arzt natürlich wählen, aber leider sind alle meine Kollegen momentan besetzt. Deswegen muss ich Sie untersuchen. Aber wenn Sie warten möchten, können Sie einfach da warten und dann rufe ich Sie. Ich habe so gehört in meinem. Ja, das hat aber Herr Dr. Baran auch gesagt. Er hat nur am Anfang nur geredet und hat den Patienten nicht zugehört. Das wollte ich ein bisschen bemerken. Er hat sich danach nochmal korrigiert und hat auch gesagt, okay, ich muss zuhören, ich muss, Sie können auch gerne zu einem anderen Arzt und er ist alleine, aber wenn die Patienten was fragen, dann sollte man auch den Patienten zuhören und die Möglichkeit geben, dass sie aussprechen und nicht gleich unterbrechen. Können wir als erstes anfangen? Gerne. Entschuldigung. Haben Kollegen noch andere Fragen? Keine Frage. Ist Ihnen Übung? Haben Sie schon erbrochen? Nein, erbrochen habe ich nicht, leichte Übelkeit. Ja. Hatten Sie ähnliche Beschwerden früher? Nein. Okay, das war's. Das hat der Doktor aber schon gefragt. Okay, dann machen wir weiter. Okay. Schön. Okay, hallo Herr Oberarzt. Ich habe eine neue Patientin übernommen. Also haben Sie Zeit dafür? Bin gerne. Was haben Sie dabei? Oder Ja, was möchten Sie vorstellen? Frau Silvia Geisler ist eine 47-jährige Patientin, die sich heute Abend bei uns wegen seit 2 Tagen beschwerende, zunehmende, erstmalig aufgetretene, krampfartige Unterbauchschmerzen, Unterabdominalschmerzen mit Ausstrahlung in die Leiste vorgestellt hat. Welche Leiste? In der Mitte, sagte sie mir, aber Rechte. rechte. Genau. Also in den Unterbauch und rechte Leiste, ja. Zusätzlich teilte sie mit, dass diese Schmerzen 6 bis 8 von 10 auf der Schmerzskala seien. Diese Schmerzen hätten langsam begonnen. und Zeitgestern Schlimmer geworden. Außerdem habe sie ein Paracetamol-Tablette eingenommen, aber das könne ihm ja nicht geholfen. Das habe ihr nicht geholfen. Das habe ihr nicht geholfen. Und ferner sind der Patientin die Flatulenz als Begleitsymptom aufgefallen. Und die vegetativen. Flatulenz ist ja was anderes. Ja, anderes. Wenn die Gase abgehen, das ist Flatulenz. Flatulenz in der Volkssprache, Halbdrehle, Furzen. Sie hat keine Flatulenz, sie hat Blähungen. Meteorismus. Und das ist Meteorismus. Blähung ist, die Luft ist im Bauch, im Darm. Sie hat also einen geblähten Bauch. Hissediyorum olarak anlatınca ama Şişkinlik işte, flatülens demek gaz çıkarmak demek. anladım hocam. Bleyong demek karın şişkin, yani gaz dolu. Karında bağırsaklar gaz dolu demek. O flatülens değil. Flatülens ist halt wirklich, wenn die Gase weggehen. Und Furkan hat nicht gefragt, gehen Winde ab. Genau, hat nicht gefragt, richtig. Nicht gefragt. Deswegen, das Tamam. sind Blähungen, keine Flatulenz. Und die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf eine Inappetenz und die Fragen nach Defekation und Miktion Problemen, Gewichtsveränderungen und sexuell Problemen und Übelkeit wurden von der Patientin verneint. Es seien keine relevanten. Stopp. Übelkeit hat sie ja. Sie hat kein Erbrechen, aber leichte Übelkeit. Das wäre die zweite Frage später. Ja. Oder habe ich mich jetzt selbst ein bisschen falsch Und erinnert? Meinte, leichte Übelkeit hat sie, ne? ja. Und in der vegetativen Anamnese schmerzbedingte Insomnie und Ja, aber sie hat Inappetenz. Zwei Tage Inappetenz. 2 Tage Inappetenz und Insomnie. Schmerzbedingte. Genau, sie ist in der Nacht wegen Schmerzen wach geworden. Und das wäre halt schmerzbedingte, ja gut, Schlaflosigkeit. Genau, das kann man schon sagen, das ist richtig. Und es seien keine relevanten Vorerkrankungen bei ihr bekannt. In Bezug auf die Medikation nehme Frau Geiste keine Medikamente regelmäßig ein. Sie habe eine Polynosis, die durch laufende Nase und Augentränen äußere. Sie sei Nichtraucherin und trinke nur bei der Feier ein Glas Wein. Also gelegentlich sozusagen. Und sie habe als Studentin ein paar Mal Ecstasy und Marihuana probiert. Bei der Sportanamnese fanden sich Yoga, Fitness und Volleyball. Und sie habe, ja, sie sind, sie sei alleine und habe keine Kinder und beschäftige als Geschäftsführerin in kleinen Firma aktuell. Und ihre Eltern leben noch und hätten keine Probleme. Und sie habe einen Bruder, der an arterieller Hypertonie leidet. Ja, die anamnestische Angabe deuten am ehesten auf eine, also Obstipation vielleicht. Wie sind die Laborwerte? Ja, Therapie ist erhöht und Wie hoch? Linkbrustschmerzen, rechte Unter. Stopp, Bitte? wie hoch ist das CRP? 160. Ist es hoch oder nicht hoch? Oder wie sehen Sie das? Ja, es ist hoch aus meiner Ansicht, aber es gibt keine Keine Leukozytose, okay. keine Leukozytose. Ja, sie habe eine. Bitte? Sie hat ein sehr hohes CRP. 160 ist schon ein und sehr hoch. Und sie hat Schmerzen im rechten Unterbauch, haben Sie gesagt, bei der Untersuchung. Und Sie sagen, dass Ihre Verdachtsdiagnose ist Obstipation. Okay. Was ist noch? Ja, als Differentialdiagnose kommen die folgenden in Betracht, also Appendizitis natürlich. Also sie habe in der rechten Unterbauch ein Druckgefühl. Mhm. Dort gibt es Lanzpunkt, also kontralaterale Loslastschmerzen kann es sein vielleicht. Und natürlich bei der linken Unterbauch, wenn in der linken Unterbauch gibt es ein Loslastschmerzen, denken wir, so sollte immer ein Appendizitis gedankt werden. Was würden Sie für eine Untersuchung noch machen wollen, um sicher eine Appendizitis Ja, auszuprobieren also oder zu bestätigen bei einer jungen Frau? als erste würde ich eine Ultraschall durchführen. Okay, haben Sie gesehen im Ultraschall? Wie bitte? Im Ultraschall, das hat sie ja gemacht, da hat man ja nichts erkannt, nichts gesehen. Ja, dann wir haben schon, ich glaube, ein Röntgen durchgeführt. Genau. Also, ja. Nur Blähung. Was würden Sie noch? Ja, Computertomographie könnte Okay. veranlasst werden. Oder? Ja, oder Kolonoskopie vielleicht, aber Bei einer jungen Frau würde man auch ein MRT, ein Kernspin machen, ne? Ja, ich habe es gefragt, also sie habe keine Probleme mit Geschlechtsverkehr, aber sie habe auch keine Partner. Ja, aber warum MRT statt Computertomographie? Das ist noch eine junge Ah, Frau, keine ja, ich Straße. habe es vergessen. Könnte es sein, dass sie schwanger sind? Sollte ich fragen. Ja, aber nicht nur wegen der Schwangerschaft, sondern die Option und die Möglichkeit haben, eine Kernspintomographie zu machen, dann ist es natürlich besser für eine junge Frau, weil dann hat sie keine Strahlenbelastung. Ja, natürlich. Okay. Oder? Und wir sind ein großes Krankenhaus und wir haben diese Möglichkeit, also würde man eher eine Kernspintomographie bei einer jungen Frau oder bei einem Kind durchführen, statt einem CT. Wenn wir die Möglichkeit nicht hätten, dann würde man natürlich auch eine Computertomographie machen. Genau. Diese würde uns die Diagnose, ob eine Appendizitis vorliegt oder nicht, sicherlich genauer mitteilen. Okay. Das heißt, was haben Sie noch für die weitere Differentialdiagnosen außer Appendizitis? Ja, also ich dachte, Ausstülpung des Wanddarms, also Divertikulitis vielleicht, kann es sein. Rechter Unterbauch, Divertikulitis. Also, Eher linker Unterbauch. Rechter Unterbauch eher nicht, da ist keine ja, Divertikulitis. Ileus vielleicht, Was? Ein Ileus? mechanischer Ileus. Ein Ileus, okay. Und eine Ausstülpung vom Darm nennt man was? Ein Leistenbruch. Ah, Leistenbruch, ja. Aber es gibt keine brennenden Schmerzen. Deswegen habe ich nicht gedacht. Differentialdiagnosen, okay. Ja, natürlich. Haben ja, Sie haben schon Ihre Vermutung, Ihre Arbeitsdiagnose beziehungsweise Ihre Verdachtsdiagnose haben Sie schon gesagt. Sie gehen von einer Obstipation aus. Und wir reden jetzt über die Differentialdiagnose. Welche Möglichkeiten kommen in Betracht? Und Sie haben jetzt als weitere Möglichkeit genannt, eine Appendizitis, ein Ileus, eine Divertikulitis, was nicht ganz korrekt ist. Weitere Differentialdiagnosen. Oberdialtorsion. Stopp, der Kollege Baran sollte es sagen. Ja, ich habe es gedacht, aber es gibt keine Ergebnisse dafür bei der Ultraschall. Okay, welche Differenz, an woran müssen Sie differenzialdiagnostisch noch denken? Ja, Schwangerschaft natürlich kann Schwanger. es sein. Cystitis kann es sein auch. Cystitis, genau, was noch? Und Schauen Sie mal, die Kollegen geben Ihnen ein paar Hilfen. nur Gastroenteritis vielleicht, aber es gibt eine ja, Adnexitis. Genau, Adnexitis, genau. Heute haben Sie eine Bugenschucks geschrieben, Maria. Gitti krize girdiniz abi. Sizin haftasını. Sıkıntı yok hocam. Abi. Ama bugün gerekiyordu sanki. Çok özür dilerim abi. Okay.